Abschnitt 1 aus Nicholas Nickleby Band 6. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Nicholas Nickleby Band 6 von Charles Dickens übersetzt von H. Roberts. 47. Kapitel. Mr. Ralph Nickleby hat eine vertrauliche Zusammenkunft mit einem anderen alten Freunde. Sie besprechen ein Projekt, welches große Vorteile für beide in Aussicht stellt. 3:45 murmelte Newman Knox, und meine Essenszeit ist 2:00. Er tut es absichtlich, so recht absichtlich. Es sieht ihm ganz ähnlich. Er befand sich bei diesem Selbstgespräche, das sich gleich seinen meisten mürrischen Monologen auf Ralph Nickleby bezog, in seinem kleinen Geschäftszimmer. »Ich glaube«, sprach er weiter, »er hat nie Appetit gehabt, ausgenommen nach Pfunden, Schillingen und Pensen, wonach er so gierig ist wie ein Wolf. Ich möchte ihn wohl zwingen dürfen, von allen englischen Münzen eine zu verschlucken. Der Penny würde schon ein fataler Bissen sein, aber die Krone, haha! Die Vorstellung von dem perforce ein 5-Schilling-Stück niederschluckenden Ralph Nickleby verscheuchte seine Übellaunigkeit einigermaßen. Er nahm eins jener portativen, unter dem Namen Taschenpistolen bekannten Fläschchen aus seinem Schreibtische, schüttelte es dicht an seinem Ohr, so dass ein glucksendes, sehr erfrischend und angenehm anzuhörendes Geräusch entstand, tat mit dem größten Behagen einen gurgelnden Zug und kehrte, sobald sich der Geschmack des Getränks verloren hatte, wieder zu seinen Klagen zurück. 3:05, es muss soweit sein. Ich hatte mein Frühstück, und was für eins um 8, und meine regelmäßige Essenszeit ist 2:00. Gehen Sie nicht eher fort, als bis ich wieder da bin. Und so heißt es Tag für Tag. Warum gehen Sie denn immer geradeaus, wenn ich zu Mittag esse? Wissen Sie wohl, dass es nichts ist als elende Bosheit? Wie? Er sprach diese letzten Worte laut genug, aber doch in die leere Luft, schien indes durch die Erinnerung an die Unbilden, welche er erfuhr, desperat geworden zu sein, denn er stülpte seinen alten Hut auf den Kopf, zog die ewigen Handschuhe an, erklärte mit der größesten Heftigkeit, dass er in derselbigen Minute zum Essen gehen würde, möchte daraus herkommen, was wolle, und verließ wirklich sein Zimmer, als er den Hausschlüssel umdrehen hörte, was ihn zu einem hastigen Rückzuge veranlasste. »Da ist er«, murmelte Newman verdrießlich, »und bringt jemand mit. Nun wird es heißen, bleiben Sie, bis der Herr wieder fort ist, aber daraus wird nichts. Ich gehe. Punktum.« Also redend schlüpfte er in einen großen leeren Schrank mit einer Doppeltür und schloss sich ein, um aus dem Hause zu schleichen, sobald Ralph in seinem Zimmer wäre. »Knox«, rief Ralph, »wo steckt der Mensch? Knox!« Newman sagte jedoch kein Wort. »Der Schlingel ist zum Essen gegangen, obwohl ich ihm sagte, dass er hier bleiben sollte«, murmelte Ralph vor sich hin, indem er das Schreibzimmer öffnete und auf seine Uhr sah. »Kommen Sie nur hier herein, Gride. Mein Aufwärter ist nicht zu Hause, und auf meinen Zimmerfenstern steht die Sonne. Es ist hier kühl und schattig, und ich hoffe, dass das Gemach Ihnen nicht zu ungemächlich ist.« »Nicht im Mindesten, Mr. Nickleby, nicht im Mindesten. Mir ist jedes Zimmer gleich, und dieses hier ist ja ganz allerliebst.« Der also Erwidernde war ein kleiner alter Mann von 70 bis 75 Jahren, äußerst hager und sehr gebückt. Er trug einen grauen Rock, eine altmodige schwarzseidene Weste und so enge Unterkleider, dass sich seine spindeldürren Beine in ihrer ganzen Hässlichkeit präsentierten. Sein einziger Schmuck bestand in einer stählernen Uhrkette mit großen goldenen Petschaften, und ein Zopf zeichnete ihn von dem Geschlechte dieser Zeit aus. Seine Nase und sein Kinn waren spitz und vorstehend, seine Wangen eingefallen, weil er die Zähne verloren, sein Gesicht gleich einer Bratbirne ausgenommen, wo es die Farbe eines aufgetrockneten Winterapfels hatte, und wo sein Bart gewesen war, erblickte man hier und da einen kleinen Büschel von grauen Haaren, welche gleich den sparsamen Augbrauen die Schlechtigkeit des Bodens anzudeuten schienen, auf welchem sie wuchsen. Sein ganzes Wesen und seine Haltung drückte katzenartige Zutulichkeit aus, und auf seinem Gesichte stach am meisten ein lauer Blick hervor, welcher List, Liederlichkeit, Verschlagenheit und Geiz verkündete. So war der alte Arthur Gride, dessen Antlitz keine Runzel, dessen Kleidung keine überflüssige Falte hatte, sondern die begehrlichste Dürftigkeit verkündete und klärlich bezeugte, dass er der Klasse von Leuten angehörte, von welcher auch Ralph Nickleby ein Mitglied war. So war der alte Arthur Gride, wie er, auf einem niedrigen Stuhle sitzend, in Ralph Nicklebys Antlitz emporblickte, der von dem hohen Schreibstuhle herab die Hände auf die Knie gestützt in das seinige herniederschaute. »Wie haben Sie sich denn befunden?« fragte Gride lebhafte Teilnahme erheuchelnd. »Ich habe Sie ja seit langer Zeit nicht gesehen«, fiel Ralph mit einem eigentümlichen Lächeln ein, welches etwa die Bedeutung hatte, wie er sehr wohl wisse, dass ihn der Freund nicht bloß besuchte, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. »Auch war es heute ein bloßer und sehr großer Zufall, denn ich wollte eben in mein Haus gehen, als Sie um die Ecke kamen.« »Ich bin sehr glücklich«, bemerkte Gride. »Das ist so die Redensart«, versetzte Ralph trocken. Der ältere Geldleier lächelte kinnwackelnd, schwieg indes, und eine Zeit lang sprach keiner von beiden, denn jeder von ihnen war auf der Lauer, einen Vorteil über den anderen zu gewinnen. »Nun, Gride, was führen Sie heute im Schilde?« hub Ralph endlich an. »Aha, Sie gehen gerade und dreist auf das Ziel los, Mr. Nickleby«, rief Gride aus, dem es eine große Erleichterung zu sein schien, dass Ralph das Gespräch auf das Geschäft lenkte. »Oh, mein Himmel, was für ein gerader, herzhafter Mann Sie sind!« »Ihre Weise ist glatt und schleichend, und ich erscheine Ihnen so, wie Sie sagen, infolge des Kontrasts. Ihre Weise führt besser zum Ziele, mir fehlt jedoch die Geduld dazu.« »Sie sind ein geborenes Genie, Mr. Nickleby, unendlich verschmitzt, unendlich verschmitzt.« »Verschmitzt genug, um zu wissen, dass ich all meiner Verschmitztheit bedanke, wenn Leute wie Sie zu hofieren anfangen. Sie wissen, dass ich Zeuge gewesen bin, wenn Sie anderen um den Bart gingen und schmeichelten, und entsinne mich ziemlich genau, wozu es stets führte.« »Ha, ha, ha«, lachte Arthur und rieb sich die Hände. »Glaube es wohl, dass Sie sich entsinnen. Niemand weiß genauer darum. Es ist höchst erfreulich, dass Sie sich der alten Zeiten erinnern. Höchst erfreulich, Mr. Nickleby.« »Ich muss meine Frage wiederholen. Was haben Sie?« »Seh einer an. Er muss von Geschäften reden, sogar während wir über vergangene Dinge plaudern. O Himmel, was für ein Mann er ist!« »An welches von den vergangenen Dingen möchten Sie denn erinnern? An eins doch sicher, denn Sie würden sonst nicht davon sprechen.« »Er beargwöhnt mich sogar«, rief der Alte, die Hände emporhebend. »O mein Himmel, sogar mich! Was für ein Mann er ist! Was für ein Mann er ist! Mr. Nickleby für immer! Kein Mensch in der Welt kommt ihm gleich! Er ist ein Riese unter Zwergen! Ein Riese! Ein Riese!« Ralph sah den Kichernden ruhig lächelnd an, und Newman wurde immer wehmütiger, denn seine Aussichten auf das Mittagessen schienen sich in immer weiterer Ferne zu verlieren. »Ich muss ihn aber freilich gewähren lassen«, fuhr Gride fort. »Er will und muss seine Weise haben. Ein eigensinniger Mann, wie die Schotten sagen.« Anmerkung des Übersetzers, nämlich: »Geht seinen eigenen Weg. A willful man will have his way.« Er will nur von Geschäftssachen sprechen und seine Zeit nicht für umsonst geben. Er hat sehr recht. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Ich sollte meinen, der das zuerst gesagt hat, müsste einer der unsrigen gewesen sein, sagte Ralph, Zeit ist Geld und oben ein sehr gutes Geld für diejenigen, die in Zinsen berechnen. Zeit ist Geld und kostet Geld, ist für manche Leute, die wir nennen könnten, ein ziemlich teurer Artikel oder ich verstehe mich auf mein Handwerk nicht mehr. Der Alte hob bei diesem Ausfalle abermals die Hände empor, kicherte abermals und rief abermals aus, »Was für ein Mann er ist!« Worauf er seine Niedrigen etwas näher an Ralphs hohen Stuhl rückte, in das unbewegliche Gesicht emporschaute und sagte, »Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen die Mitteilung machte, dass ich im Begriff wäre zu heiraten?« »Dass Sie zum einen oder anderen Ihnen am besten bekannten Zwecke lügen, was weder das erste noch das letzte Mal wäre, dass ich vollkommen ruhig bliebe und mich nicht hinter das Licht führen ließe. Dann sage ich Ihnen ernsthaft, dass es die Wahrheit ist. Und ich wiederhole Ihnen ernsthaft, was ich Ihnen soeben sagte. Halt, lassen Sie mich Sie ansehen. Ich gewahre eine Teufelei in Ihren Mienen. Worin besteht sie? Sie wissen, ich würde es nie versuchen, Sie zu hintergehen, winselte Arthur. Ich könnt's nicht, wäre toll, wenn ich daran dächte. Ich, Mr. Nickleby, hintergehen. Der Zwerg, den Riesen, ich frage abermals, was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen die Mitteilung machte, dass ich im Begriff wäre zu heiraten? Irgendeine alte Hexe? Nein, nein, versetzte Arthur rasch und sich wie verzückt die Hände reibend. Unrecht geraten, Mr. Nickleby einmal auf einer falschen Fährte, gänzlich fehlgeschossen. Ein junges und schönes Mädchen, jugendlich, frisch, liebenswürdig, bezaubernd und noch nicht 19. Schwarze Augen, lange Wimpern, Falle und rote Lippen, welche anzusehen nach einem Kusse verlangen, heißt wundervolles Lockenhaar, womit einem die Finger jucken zu spielen, eine Taille, dass man unwillkürlich die Luft umfasst, wie um sie mit den Armen zu umspannen. Kleine Füße, die so leicht auftreten, dass sie über die Erde dahin zu schweben scheinen. Und das alles werd ich heiraten, Sir. Das alles. Das ist etwas mehr als gewöhnliche Faselei, sagte Ralph, nachdem er dem entzückten alten Sünder mit aufgeworfener Lippe zugehört. Der Name des Mädchens? Oh, wie schlau, er weiß, dass ich seines Beistandes bedarf, weiß, dass er ihn mir leihen kann, weiß, dass er den Vorteil von allem haben muss. Ihr Name, kann uns jemand hören? Zum Geier, wer sollte uns hören können? Ich dachte nur, es könnte jemand die Treppe hinaufgehen oder herunterkommen, sagte Gride, nachdem er aus der Tür gesehen und sie sorgfältig wieder verschlossen hatte. Auch konnte ihr Aufwärter zurückgekehrt sein und horchen. Schreiber und Dienstboten tun es gar zu gern, und es würde mich sehr beunruhigt haben, wenn Mr. Nux... Zum Teufel mit Mr. Nux und fahren Sie fort zu sagen, was Sie zu sagen haben. Zum Teufel mit Mr. Nux. Ich stimme von ganzem Herzen ein. Sie heißt... Wozu dieses Zögern und Stocken? Wie heißt sie? Madeline Bray. Was für Gründe auch vorhanden sein mochten, dass die Nennung des Namens, wie es Gride zu erwarten schien, bei Ralph eine Wirkung hervorbrächte, er ließ durchaus keine blicken, sondern wiederholte den Namen sehr ruhig mehrere Male, als ob er nachsänne, wann und wo er ihn schon gehört. Bray, sagte er, da war der junge Bray von... Nein, er hat nie eine Tochter gehabt. Sie erinnern sich Brace? Nein. Nicht Walter Brace, des Lebemannes, der seine schöne Frau so schlecht behandelte? Wenn Sie mir einen bestimmten Lebemann durch einen solchen Zug in das Gedächtnis zurückrufen wollen, so werde ich ihn stets mit 9 Teilen der Lebemänner meiner älteren wie neueren Bekanntschaft verwechseln. Papalapap, ich meine den Bray, der jetzt in den King's Bench Rules wohnt. Sie können ihn nicht vergessen haben. Wir haben beide Geschäfte mit ihm gemacht. Er ist Ihnen Geld schuldig. Ah, der, ja, ja, und es ist seine Tochter? So unbefangen natürlich dies gesagt wurde, war es doch nicht so unbefangen natürlich gesagt, dass nicht ein Geistesverwandter wie der alte Arthur Gride die Absicht hätte durchschauen können, ihn zu genaueren Erklärungen zu veranlassen, als er von freien Stücken zu geben geneigt sein mochte, oder als Ralph sie aller Wahrscheinlichkeit nach auf andere Weise erhalten konnte. Des alten Arthur Kopf war jedoch von seinen Anschlägen so ganz eingenommen, dass er sich überlisten ließ und ehrlich glaubte, sein guter Freund frage absichtslos. »Ich wusste es, dass Sie sich seiner erinnern würden, wenn Sie nur einen Augenblick nachsinnen«, sagte er. »Sie hatten recht«, sagte Ralph, »aber der alte Arthur Gride und heiraten ist die unnatürlichste Wörterzusammenstellung von der Welt. Der alte Arthur Gride und schwarze Augen und Wimpern, küssliche Lippen, Lockenhaar, womit er spielen, eine Taille, die er umspannen möchte, und kleine Füße, die auf nichts treten. Der alte Arthur Gride und solche Sachen ist noch monströser, aber das Monströseste und Unglaublichste von allem ist, dass der alte Arthur Gride die Tochter eines verarmten Lebemannes in den King's Bench Rules zu ehelichen gewillt ist. Kurz und gut, Freund Arthur Gride, wenn Sie meines Beistandes bei dem Geschäfte bedürfen, was natürlich der Fall ist, da Sie sonst nicht hier sein würden, so reden Sie, und zwar rund heraus. Vor allen Dingen sprechen Sie nicht davon, dass ich allein den Vorteil davon haben würde, denn ich weiß, Sie werden den Ihrigen dabei auch haben, und zwar in vollem Maße, denn Sie würden Ihre Nase sonst nicht in so etwas hineinstecken. Sowohl das, was Ralph sagte, als auch sein Ton und seine Mienen waren bitter und sarkastisch genug, um selbst des alten Wucherers kaltes Blut zu entzünden und seine eingesungenen Wangen zu röten. Er zeigte indes weder Zorn noch Verdruss, sondern begnügte sich mit dem Ausrufe, »Was für ein Mann er ist«, wobei er den Kopf hin und her wiegte, als ob er sich der Freiheit, die er sich nahm, und seiner Scherzhaftigkeit herzinnig freute. Da er es jedoch Ralph ansah, dass er so bald als möglich zum Zwecke kommen müsse, so ging er gleich darauf zum eigentlichen Geschäftsgegenstande über. Zunächst verbreitete er sich darüber, dass Madeleine Bray ihren Vater, der außer ihr niemanden auf der ganzen Welt habe, allein erhalten müsse und eine Sklavin aller seiner Wünsche sei, wozu Ralph bemerkte, er habe schon so etwas gehört, sie würde aber eine solche Törin nicht sein, wenn sie die Welt ein wenig besser kennte. Sodann schilderte er den Charakter ihres Vaters und bemühte sich darzutun, dass der Letztere die Tochter mit aller Zärtlichkeit lieben möchte, deren er fähig, dass aber jedenfalls seine Selbstliebe weit größer wäre, was Ralph zu der Bemerkung veranlasste, dass es unnötig sei, noch mehr darüber zu sagen, denn es wäre natürlich und wahrscheinlich genug. Drittens versicherte der alte Arthur, dass das Mädchen ausnehmend liebenswürdig und schön sei und dass er sie aus wirklicher Neigung zur Frau zu haben wünsche, wobei ihn Ralph keiner anderen Erwiderung als der eines sauren Lächelns und eines Blickes würdigte, welcher indes ausdrucksvoll genug war. »Nun aber zu meinem kleinen Plane, die Sache in Ausführung zu bringen«, sagte Wright, »denn ich habe meinen Antrag noch nicht einmal bei dem Vater angebracht, was ich Ihnen schon eher hätte sagen sollen. Doch Sie haben es bereits erraten. O Himmel, was für eine scharfe Klinge Sie sind!« »So spielen Sie nicht mit mir«, fiel Ralph ungeduldig ein, »Sie kennen das Sprichwort.« »Wie er doch immer eine Antwort auf der Zungenspitze hat«, rief der alte Arthur, Hände und Blicke mit der Miene der Bewunderung emporhebend aus. Er ist stets vorbereitet. Ah, welch ein Gottessegen es ist, einen solchen Verstand und raschen Überblick und obenein so viel Geld zu haben. Ich bin im letzten Halbjahre, fuhr er in plötzlich geändertem Tone fort, verschiedene Male bei Bray gewesen. Es sind gerade 6 Monate, seit ich die Liebliche, die Holdselige zum ersten Mal sah, und wie holdselig sie ist. Doch genug davon. Ich bin sein Gläubiger und habe ihn wegen 1700 Pfund. »Sie reden, als ob Sie sein einziger Gläubiger wären«, sagte Ralph, seine Brieftafel öffnend. »Er schuldet mir gleichfalls 975 Pfund, 4 Schillinge und 3 Pence.« »Aber sonst niemandem einen Heller«, fiel der alte Arthur rasch ein, »sonst niemandem. Wir sind allein in die Falle gegangen, indem wir meinten, dass er uns sicher genug wäre.« Es richtete mich fast zugrunde. Nun sehen Sie, biete ich mich Bray zum Schwiegersohne unter der einen einfachen Bedingung an, dass er, sobald die Ringe gewechselt sind, erlöst werden und ein Jahrgeld erhalten soll, wovon er auf dem Festlande wie ein Gentleman leben kann? Er kann nicht mehr lange leben, ich habe genaue Erkundigungen bei seinem Arzt eingezogen, und werden ihm die Vorteile der Übereinkunft gehörig vorgestellt, sollte er mir widerstehen können? Und wenn er mir nicht widerstehen könnte, glauben Sie, dass seine Tochter ihm Widerstand zu leisten vermöchte? Sollte ich sie nicht zur Mrs. Arthur Gride, zur hübschen Mrs. Arthur Gride, zu meiner Perle, meinem Juwel machen können, binnen 4 Wochen, 1 Woche, 1 Tage, sobald ich nur wollte? Weiter, sagte Ralph mit ruhigem Kopfnicken und in einem Tone, dessen studierte Kälte einen seltsamen Kontrast mit dem entzückten Gekreische bildete, in welches sein Freund allmählich geraten war. »Weiter, Sie sind nicht zu mir gekommen, um dergleichen Fragen an mich zu richten.« »O Himmel, wie Sie doch reden! Natürlich nein. Ich behaupte es auch nicht. Ich kam, um Sie zu fragen, was Sie, wenn ich mit dem Vater handelseins würde, für Ihre Forderung von mir haben wollen. 5 Schillinge fürs Pfund, 6,5 Pence, 10? Um aller Freundschaft willen und da wir immer auf einem so guten Fuße gestanden haben, würde ich bis zu 10 Schillinge gehen. Allein ich weiß, Sie werden mir keine so harte Bedingungen stellen. Nun, wollen Sie?« »Es liegt noch etwas Mehreres im Hintergrunde«, versetzte Ralph so steinern und unbeweglich als je. »Sie haben recht, aber Sie lassen mir keine Zeit. Ich bedarf eines Beistandes bei der Verhandlung, der Sprechen, Drängen etwas durchsetzen kann, so wie Sie sich darauf verstehen, besser als irgendein Mensch in der Welt. Ich kann es nicht, denn ich bin schüchtern, blöde, furchtsam. Wenn Sie nun ein artiges Sümmchen für Ihre Forderungen bekommen, welche Sie längst als verloren achteten, so werden Sie mir den Freundschaftsdienst leisten und mir beistehen. Wollen Sie nicht?« »Es liegt noch Mehreres im Hintergrunde.« »Nein, nein, in der Tat nicht. Und ich sage Ihnen ja.« »Oh«, rief Arthur aus, sich anstellend, als ob ihm plötzlich ein Licht aufginge, »Sie wollen sagen, dass in Betreff meiner und meiner Absichten noch etwas im Hintergrunde läge? Wollen Sie es wissen?« Ralph nickte. »Ich wollte Sie damit nicht behelligen, weil ich glaubte, dass Sie kein weiteres Interesse an der Sache nehmen, als Sie dabei beteiligt sind. Es ist sehr gütig von Ihnen, dass Sie noch mehr wissen wollen. Nun denn, gesetzt ich besäße Kenntnis von sehr wenigen Vermögen, das der hübschen Kleinen zufallen könnte, wovon gegenwärtig niemand wüsste und das ihr Mann in die Tasche stecken könnte, wenn ihm bekannt wäre, was mir bekannt ist, würde das Licht werfen auf...« »Es erklärt alles. Lassen Sie mich die Sache überlegen, um danach die Forderung für meinen Beistand stellen zu können.« »Aber drücken Sie mich nicht«, rief der alte Arthur, die Hände flehentlichst emporhebend und mit bebender Stimme aus. »Drücken Sie mich nicht gar zu sehr. Das fragliche Vermögen ist wirklich höchst unbedeutend. sagen Sie 10 Schillinge und der Handel soll geschlossen sein. Es ist mehr, als ich eigentlich geben sollte. Sie sind aber so gutherzig. Sollen wir 10 sagen?« Ralph saß einige Minuten in tiefes Nachsinnen versunken da. Endlich brach er das Stillschweigen, und man konnte ihn wahrlich keiner unnötigen Umschweife beschuldigen. »Wenn Sie das Mädchen ohne meine Mitwirkung heirateten«, sagte er, »so würden Sie meine ganze Forderung bezahlen müssen, weil Sie dem Vater die Freiheit sonst nicht verschaffen könnten. Es ist also klar, dass ich die ganze Summe ohne allen und jeden Abzug haben muss, denn ich würde sonst dadurch, dass Sie mich mit Ihrem Vertrauen beehren, verlieren, statt zu gewinnen. Das ist der 1. Artikel des Traktats. 2. werde ich für meine Mühwaltungen beim Negoziieren und Persuadieren alles, um Ihnen zu dem bewussten Vermögen zu verhelfen, 500 Pfund stipulieren, was äußerst wenig ist, denn Sie haben für sich allein die köstlichen Lippen, das wundervolle Lockenhaar und was weiß ich. Im 3. und letzten Artikel stelle ich die Forderung, dass Sie sich noch heute durch Ihre Handschrift gegen mich verpflichten, die beiden genannten Summen am Morgen und vor Ihrer Trauung mit Madeleine Bray zu zahlen. Sie sagten, dass ich etwas durchzusetzen verstände. Dies ist nun so etwas, das ich durchsetzen will. Ich lasse mich auf andere Bedingungen nicht ein. Nehmen Sie sie an, wenn es Ihnen gefällig ist, wo nicht, heiraten Sie die Holdselige ohne mich, wenn Sie können. Ich will schon zu meinem Gelde gelangen. Alle Bitten, Vorstellungen und Vergleichsvorschläge Grides waren vergeblich. Ralph blätterte dabei, je wärmer Arthur wurde, desto ruhiger, und als ob er gar nichts davon hörte in seiner Brieftafel, so dass sein Freund, der ein solches Ergebnis vorausgesehen, endlich mit schwerem Herzen einwilligte und auf der Stelle die geforderte Beschreibung ausstellte. Er machte nur die Bedingung, dass ihn Ralph stehenden Fußes zu Bray begleiten und die Unterhandlung sogleich beginnen sollte, wenn sich die Umstände ihren Plänen günstig zeigten. Die Wackeren entfernten sich demgemäß bald darauf und Newman Knox trat mit der Flasche in der Hand wieder aus seinem Schranke heraus, aus dessen oberer Tür er, auf höchste Gefahr entdeckt zu werden, seine rote Nase mehr als einmal, wenn der Gegenstand des Gesprächs seine Teilnahme ganz besonders erweckte, herausgesteckt hatte. »Ich habe keinen Appetit mehr«, sagte er, die Flasche einsteckend. »Habe mein Mittagessen gehabt.« Nach dieser Bemerkung in einem sehr kummervollen Tone ausgesprochen, erreichte er mit einem einzigen langen Schritte die Tür und kehrte mit einem 2. wieder zurück. »Ich weiß nicht, wer oder was sie sein mag«, sagte er, »bedauere sie aber aus tiefstem Herzensgrunde und kann ihr so wenig helfen als den vielen anderen, gegen welche tagtäglich die schändlichsten Anschläge, doch keiner so schändlich wie dieser, geschmiedet werden. Das vergrößert meinen Schmerz, aber nicht den ihrigen. Die Sache ist nicht schlimmer, weil ich darum weiß und quält mich ebenso wie Sie. Gride und Nickleby, Sie passen trefflich zusammen zu einem Paar Kutschpferden. Oh, Schurkerei, Schurkerei, Schurkerei!« Nach diesen Betrachtungen und einem heftigen Schlage auf die Krone seines unschuldigen Huts bei jeder Wiederholung des letzteren Wortes verließ Newman, der sich in seinem Verstecke ein wenig angetrunken hatte, das Haus, um den Trost zu suchen, den er aus einer Portion Rindfleisch mit Gemüse in einem wohlfeilen Speisehause entnehmen zu können, hoffte. Ralph und Gride hatten sich unterdessen nach demselben Hause begeben, in welchem Nicholas erst vor ein paar Tagen zum ersten Male gewesen war, den Vater allein gefunden und nach Ralphs kunstvollsten Annäherungen den eigentlichen Zweck ihres Besuches offenbart. »Da sitzt er, Mr. Bray«, sagte Ralph, als der Patient erstaunt in seinem Sessel zurücklehnte und bald ihn, bald Gride anstarrte. »Hat er das Unglück gehabt, die eine Ursache ihres hiesigen Aufenthalts zu sein, so bin ich eine zweite gewesen. Man muss leben. Sie sind so sehr Weltmann, als dass Sie die Sache nicht in Ihrem wahren Lichte ansehen sollten. Wir bieten die beste Vergütung an, welche in unseren Kräften steht. Vergütung! Es ist ein Heiratsanerbieten, bei welchem mancher betitelte Vater mit beiden Händen für sein Kind zugreifen würde. Mr. Arthur Gride mit einem fürstlichen Vermögen. Denken Sie nur, welch ein Zug! Sir, antwortete Bray stolz, meine Tochter, wie ich sie erzogen habe, würde das größte Vermögen aufwiegen, das ein Mann für ihre Hand bieten könnte. »Gerade was ich Ihnen gesagt habe«, redete der listige Ralph seinen Freund an, »gerade was mich bewog, die Sache als so leicht anzusehen. Auf keiner Seite eine Verbindlichkeit. Sie hat Jugend, Sie haben Geld. Sie hat kein Geld, Sie haben keine Jugend. Eins geht genau gegen das andere auf, eine wahrhaft im Himmel geschlossene Ehe.« »Ja, die Ehen werden im Himmel geschlossen«, nahm Arthur nach dem gewünschten Schwiegervater greulich hinschielend das Wort. »Heiraten wir also einander, so wird es Bestimmung sein.« »Bedenken Sie auch, Mr. Bray«, fiel Ralph ein, um wieder mehr irdische Rücksichten in das Spiel zu bringen, »bedenken Sie auch, wie viel von Ihrer Annahme oder Ablehnung der Vorschläge meines Freundes abhängt und...« »Wie kann ich annehmen oder ablehnen?« unterbrach ihn Bray in der Meinung, dass die Entscheidung dennoch an ihm läge. »Sie wissen ja, dass das lediglich Sache meiner Tochter ist.« »Richtig«, entgegnete Ralph, »allein Sie können doch raten, die Gründe für und wider darlegen, einen Wunsch verlauten lassen.« »Einen Wunsch verlauten lassen, Sir«, erwiderte der abwechselnd übermütige und verzagte, allezeit selbstsüchtige Schuldner, »bin ich Ihr Vater oder nicht? Warum sollte ich so subtil zu Werke gehen? Sind Sie wie Ihrer Mutter Freunde und meine Feinde? Fluch über Sie, der Meinung, dass Sie etwas Mehreres für mich getan hätte als Ihre Pflicht und Schuldigkeit?« »Oder glauben Sie, dass ich unglücklich gewesen sei, ein hinreichender Grund, mein Verhältnis zu ihr umzukehren, so dass sie befühle und ich gehorchte? Einen Wunsch verlauten lassen? Sie meinen vielleicht, weil Sie mich an diesem Orte und kaum imstande sehen, diesen Sessel ohne Beistand zu verlassen, dass ich ein erniedrigter, abhängiger Mann sei, ohne Mut oder Macht zu tun, was mir das Beste für mein Kind deucht. Bitte um Vergebung, Sie hören mich nicht aus«, sagte Ralph, der seinen Mann durch und durch kannte und seinen Angriffsplan danach entworfen hatte. »Ich wollte nur sagen, dass es ohne Zweifel einem Befehle gleichkommen würde, wenn Sie einen Wunsch laut werden ließen.« »Sehr natürlich«, versetzte Bray in gereiztem Tone. »Wenn Sie etwa von der Zeit nicht gehört haben, Sir, so sage ich Ihnen, dass es eine Zeit gab, wo ich alles gegen Ihre Mutter, ganze Familie, und zwar triumphierend, durchsetzte, obwohl dieselbe mächtig und reich war. Einzig durch meinen Willen.« »Sie haben mich noch immer nicht ausgehört«, fuhr Ralph so einschmeichelnd fort, als es sein Wesen zuließ. »Sie sind ein Mann, noch immer geeigenschaftet, in der Gesellschaft zu glänzen, und haben manches schöne Jahr vor sich. Sofern Sie nämlich nur eine freiere Luft unter einem schöneren Himmel atmeten und sich Ihre Lebensweise ganz nach Ihrem Geschmacke wählen könnten. Das faschionable Leben mit seinen Freunden ist ihr eigentliches Element. Frankreich und ein genügendes Jahrgeld würden ihnen einen neuen Lebensfreibrief geben, sie in ein neues Dasein rufen. Die Stadt war einst voll von dem Aufwande, den sie machten. Es eröffnet sich ihnen ein neuer Schauplatz. Sie würden aus ihren Erfahrungen Nutzen ziehen und ein wenig auf anderer Kosten leben, statt andere auf die ihrigen leben zu lassen. Was erblicken sie dagegen auf der Kehrseite des Gemäldes? Den nächsten Kirchhof. Einen Grabstein mit dem Datum einer vielleicht nicht eben fernen Zeit und was der anmutigen Dinge mehr sind.« Bray stützte den Kopf auf den Ellenbogen und bedeckte das Gesicht mit der Hand. »Ich rede offen«, setzte Ralph neben ihm platznehmend hinzu, »weil ich stark empfinde. Es ist mein Interesse, dass Sie Ihre Tochter mit meinem Freunde verheiraten, weil er dann meine Forderung berichtigt. Ich leugne es nicht, sage es gerade heraus. Aber welch ein weit größeres Interesse haben Sie, ihr den Schritt zu empfehlen? Bedenken Sie das wohl!« Sie widerspricht vielleicht, bittet, vergießt Tränen, nennt ihn zu alt, erklärt, dass sie unglücklich werden würde. Aber was hat sie jetzt und wie sind ihre Aussichten beschaffen? Freilich, wenn sie stürben, so würden diejenigen, welche Gegenstände ihres Hasses sind, alles Mögliche tun, sie glücklich zu machen. Aber können sie den Gedanken ertragen? »Nein«, rief Bray, erfüllt von Gefühlen des Hasses und der Rachsucht, die er nicht zu unterdrücken vermochte. »Das ist meine Meinung auch«, sagte Ralph Nickleby ruhig und setzte mit leiserer Stimme hinzu, »wenn sie von jemands Tod Gewinn hat, so mag es der ihres Gatten sein. Sehen Sie doch zu, dass Sie nicht den Ihrigen als das Ereignis herbeiwünscht, nach welchem ein glücklicheres Leben für Sie beginnen soll. Was ist denn einzuwenden, dass Ihr Bewerber ein alter Mann ist? Aber wie oft verheiraten nicht reiche und hochstehende Leute, die ihre Entschuldigung nicht haben und sich im größten Überflusse befinden, ihre Töchter an alte oder, was noch schlimmer ist, an junge Männer ohne Kopf und Herz, um ihre elende, elende Eitelkeit zu kitzeln, den Familieneinfluss zu verstärken oder sich eines Sitzes im Parlamente zu versichern. Prüfen und wählen Sie an Ihrer Stadt, Sir. Sie müssen es am besten wissen, und sie wird es Ihnen noch danken.« »Still, still«, rief Bray plötzlich zusammenschreckend und seine zitternde Hand auf Ralphs Mund legend. »Ich höre Sie kommen.« Er war von Scham und Schrecken fast überwältigt, denn er fühlte und durchschaute zum wenigsten für den Augenblick die ganze Schändlichkeit und Sophisterei dessen, was Ralph zu ihm gesprochen, und sank bleich und bebend in seinen Sessel zurück. Gride drehte verlegen seinen Hut und wagte es nicht, die Augen vom Boden emporzuheben, und sogar Ralph verlor seine gewöhnliche Fassung. Er gewann sie indes am ersten wieder, bat die eintretende Madeline, welche äußerst bestürzt aussah, ganz ruhig zu sein und versicherte sie, dass schlechterdings kein Grund zu Besorgnissen vorhanden wäre. »Ein kleiner Krampfanfall«, sagte er mit einem Blicke nach Bray, »er ist schon wieder vollkommen wohl.« Es hätte wohl auch einen sehr harten und weltlichen Sinn bewegen mögen, das junge, schöne Mädchen, das sicher elend zu machen, sie noch vor einer Minute so eifrig beschäftigt gewesen waren, den Vater zärtlich umarmen zu sehen und tröstende Worte kindlicher Liebe, die süßesten, welche ein Vater kennen mag, in sein Ohr flüstern zu hören. Allein Ralph schaute kaltblütig zu, und Gride, dessen triefende Augen nur in der äußeren Schönheit schwelgten, für den im Innern lebenden Geist aber blind waren, zeigte allerdings eine Art fantastischer Glut, aber doch keineswegs die eigentliche Gefühlswärme, welche das Anschauen der Tugend zu entzünden pflegt. »Madeline«, sagte Bray, sich nicht unsanft losmachend, »es war nichts.« »Sie hatten den Krampf aber gestern auch, und es ist schrecklich, Sie so leiden zu sehen. Kann ich nichts für Sie tun?« »Für den Augenblick nein. Da sind zwei Herren, Madeline, von denen du den einen schon gesehen hast. Sie pflegte zu sagen, Mr. Gride, dass mich Ihre Gegenwart stets kränker machte. Es war bei dem, was Sie von unserem Verhältnis wussten, natürlich.« »Sie ändert Ihren Sinn in dieser Beziehung vielleicht, was man den Mädchen lassen muss, wissen Sie. Du bist ermüdet, Kind.« »Nicht doch, lieber Vater. Du bist es wirklich. Du tust zu viel.« »Ich wünschte, mehr tun zu können.« »Das weiß ich. Du überschätzest aber deine Kräfte. Dieses elende Leben voll Mühe und Arbeit ohne Aufhören ist mehr, als du zu ertragen imstande bist, armes Kind.« Mit diesen und noch vielen mehreren freundlichen, schmeichelnden Worten zog er die Tochter zu sich und küsste zärtlich ihre Wange. Ralph beobachtete ihn scharf, ging nach der Tür und gab Gride ein Zeichen, ihm zu folgen. »Wir werden ein anderes Mal weiterreden«, sagte er. »Ja, ja«, erwiderte Bray, die Tochter hastig zur Seite schiebend, »in 8 Tagen. Geben Sie mir 8 Tage.« »Über 8 Tage also«, sagte Ralph zu seinem Freunde, »ich empfehle mich Ihnen, Miss Madeline, ich erlaube mir, Ihre Hand zu küssen.« »Ihre Hand, Gride«, rief Bray, »Sie meinen es ohne Zweifel gut. Ich muss jetzt so sagen, es war nicht Ihre Schuld, dass Sie Geld von mir zu fordern hatten. Madeline, reich Mr. Gride deine Hand.« »O Himmel«, sagte Arthur zögernd und zurücktretend, »wenn sich die junge Dame herablassen wollte, nur die Fingerspitzen.« Madeline schreckte unwillkürlich vor der gespenstischen Gestalt zurück, legte indes die Spitzen ihrer Finger in seine Hand und entzog sie ihm augenblicklich wieder. Er bemühte sich vergeblich, sie festzuhalten und an seine Lippen zu drücken, küßte unter vielen verliebten Gesichtsverzerrungen seine eigenen Finger und folgte Ralph nach, der bereits unten war. »Was sagt er? Was sagt er? Was sagt der Riese zum Zwerge?« fragte er Ralph, als er zu ihm heranhumpelte. »Was sagt der Zwerg zum Riesen?« lautete Ralphs Gegenfrage. »Er weiß nicht, was er sagen soll. Er hofft und fürchtet. Aber ist sie nicht lieblich? Ist sie nicht holdselig?« »Ich habe nicht viel Sinn für Schönheit. Ich desto mehr, o Himmel, wie schön ihre Augen aussahen, als sie sich über ihn hinüberbeugte. Welche Wimpern, welche zarte Franzen. Sie blickte mich so sanft an. Ich sollte meinen, nicht gar zu zärtlich. Glauben Sie nicht? Aber sollte es nicht noch dahin kommen, dahin gebracht werden können? Was sagen Sie?« Ralph sah ihn verächtlich an, lächelte höhnisch und erwiderte durch die Zähne, »Hörten Sie, dass er ihr sagte, sie täte zu viel und überschätzte ihre Kräfte?« »Freilich, aber was schließen Sie daraus? Meinen Sie, dass er ihr dergleichen früher gesagt hätte? Dies Leben ist mehr, als sie ertragen kann. Ja, ja, er wird es zu ihrem Besten ändern.« »Halten Sie die Sache für abgemacht?« fragte Arthur mit blinzelnden, halbgeschlossenen Augen Ralph in das Gesicht sehend. »Ich bin davon überzeugt«, erwiderte Ralph. »Er sucht sich schon selbst zu täuschen, sogar vor unseren Augen, sich zu überreden, dass er ihr Wohl und nicht sein eigenes Gelüsten im Sinne habe, spielt eine tugendhafte Rolle und zwar so fürsorglich und zärtlich, Sir, dass ihn die Tochter kaum wiedererkannte.« Ich sah eine Träne der Überraschung in ihrem Auge. »Es wird deren binnen kurzem noch einige mehr geben, obwohl von anderer Art. Oh, wir können dem bestimmten Tage mit Vertrauen entgegensehen.« Ende von Abschnitt 1.